Jahrzehnte, ein paar Jahre. Und heute Abend ist noch speziell, dass wir hier spielen, und zwar zum Geburtstag von einem guten Freund von mir, also von uns. Das ist nämlich der Stefan Vici, für die, die jetzt nicht mehr Stefan Vici fehlt heute Geburtstag. Ich sage jetzt nicht mehr viel. Haben wir schon gehört, sagst du es trotzdem. Das war der Anfang, eine kleine Suite mit dem ersten Stück, das heisst El Huevo, que se fue a nadar. Das heisst das Ei, das ist go schwimmen. Das ist die Komposition von Rico. Und noch haben wir gespielt, gerade anschließend La Negra Tomasa, der kubanische Standard. Und jetzt geht es weiter mit einem Stück, das eigentlich heisst El Burenbübli. Der Rico hat es so genannt, weil ich gemeint habe, das ist die gleiche Melodie wie das Burenbübli. Aber eigentlich ist es ist mir alles ein Ding, ob ich lache oder singe. Und das Ganze ist in einer Danzon, in einer Danzon-Form geschrieben. Das ist eine klassische kubanische Salon-Tanzmusik gewesen. Und da werden wir euch jetzt gerade ein Beispiel dazu spielen. Viel Spass, El Burenbübli. Thank you. heisst Noche Cita. Und das war auch vom Reto Manzi. Noche Cita. Merci. Jetzt geht es weiter mit einem Stück von André. Und das hat den Titel Du Magete. Thank you. erste Stück, das spielen wir im Quartett. Zum letzten Stück, Entschuldigung. Vor der Pause. Das hat den Titel Percy's Idleness. Percy ist eine Figur. Also ein Stück vom Retromanzer. Und das ist ein Shakespeare-Drama. Das erkläre ich jetzt nicht alles. Percy's Idleness. Thank you. finde, dann geht haben wir noch eine kleine Überraschung. Wie hat das gehört zu einer Geburtstagsparty? Und natürlich musikalischer Art. Also, jetzt wie immer muss natürlich das Geburtstagskind auch etwas machen. Das ist nicht lustig, oder? Finden wir alle. Okay. Gut. Sucht ihr noch etwas schnell? Okay. Ist etwas ganz Einfaches. Das hat der Stefan ja, der ehemalige Perfusionsstudent in Kuba. Hat er Klave zuerst? Hat er zuerst mal eine Klave lernen. Das ist ein kubanischer Rhythmus, der in ganz vielen. Also er ist schon ganz kubanisch angelegt von dem her. Kann nicht viel schief gehen. Das ist die Basis der kubanischen Rhythmik, ist die Klave. Und er spielt jetzt eine Klave. Und dann, zu dem Klaverhythmus, machen wir dann ein Stückchen, das ihr alle kennt. Nein, Mozart. Ah, es ist nicht das Morse, also er meint, man soll ihm sagen, dass es nicht das Morse-Zeichen muss geben, sondern Clave Cubana. Clave Rumba, oder besser. Ja. Okay. das ist der Tonkapsel, da kommt da auch einer, da war so ein Fluss, und so weiter. Und ich stelle es mal mit der Arbeit auf, dann habe ich ihn nochmal. Okay, vielen Dank, wir machen eine Pause, kommen zurück fürs zweite Set und haben noch viele lustige Überraschungen für Sie.